Die britische Songpolitik Studiengesellschaft brachte jüngst auf Internet-Homepage einen Beitrag mit dem Titel »Die unvergänglichen Verdienste für die Sache der Vereinigung Koreas«. Darin wurde es gelobt, dass alle Erfolge der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes die glänzenden Siege der herausragenden Idee und Linie für die selbstständige Vereinigung und der gerechten Vorschläge zur Vereinigung des Vaterlandes sind, die Genosse Kim Il-sung und Genosse Kim Jong-il vorgelegt hatten, und die stolzen Früchte, die durch die rastlose und tatkräftige Leitung der Führer geschaffen wurden. Diese Erfolge haben die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk bei der kraftvollen Voranbringung der Bewegung für die Landesvereinigung erreicht, indem sie die Schwierigkeiten der Geschichte überwanden.